Soundcheck. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Am Mikrofon ist in beiden folgenden Stunden Michael Frank und heute Nacht geht es um etwas, das seit dem Hip-Hop-Boom weit verbreitete Hörkulisse geworden ist. Die Kombination von Musik mit gesprochenen bis halb gesungenen Texten. Sowas ist aber kein Privileg von Hip-Hop. Of waiting because I find out there's only a very, very fine line between biding one's time and wasting one's time. Do you know what I mean? I got tired of waiting, that's all. Little sisters of the sun, lit candles in the rain. Fed the world on oats and raisins, candles in the rain. Lit the fire to the soul who never knew its friend. Maya Baba lives again, candles in the rain. To be there was to remember, so lay it down again. Oh, lay it down, lay it down. Lay it down again. Men can live as brothers. Candles in the rain. Odo. Odo. Sango. Odonko. Baba nko, iya nko, kanango, eku aro o. Bak, elleri yanıyor. Cevat yar olacağım. Karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uzgur taktığım gün. Das waren vier Miniaturen aus der Welt des Sprechgesangs und der vertonten Gedichte. Ein nigerianischer Musiker übersetzte Wortfolgen in die Trommelsprache des Yoruba-Stammes. Und danach schien der türkische Popmusiker und Produzent Fikret Keslok Perkussionsklänge zu imitieren. Trumtikitak hieß dieser Titel, zu finden auf einer Platte mit Vertonungen von Gedichten Nazım Hikmet's, aufgenommen zwischen 1968 und 1970. Das Gedicht handelt aber von dem Wunsch des Sprechers, eine Maschine zu werden. Trumtikitak imitiert also Maschinenrhythmen. Begonnen hatte dieser Rezitativ-Aperitif mit dem ausgefuchsten Hardcore-Sound von No Means No aus den USA. Tidal Waiting hieß dieses Stück von 1989, und dass da jemand die Nase voll vom Warten hat, ließ sich wohl kaum überhören. Zwischen Zeitverschwendung und dem Abwarten des rechten Moments liegt nur ein schmaler Grat, heißt es da unter anderem. Wesentlich optimistischere oder und naivere Zeiten der Popmusik spiegelt Melanies Gedicht Candles in the Rain wider, meines Wissens inspiriert von ihren Erlebnissen und ihrem Auftritt beim 69er Woodstock Festival. Das Gedicht beginnt mit den Zeilen: Kleine Sonnenschwestern zündeten im Regen Kerzen an und ernährten die Welt mit Hafer und Rosinen. Melanies und auch Pete Townsends Guru Meher Baba kommt im Text ebenso vor wie die, tja, soll man sagen, Hoffnung, Menschen können wie Brüder zusammenleben. Manchmal werden in Songs aber auch richtige Geschichten erzählt. Die Geschichte vom Hasen, der seine Brille verloren hat, war zum Beispiel immer eins meiner Lieblingsstücke von Jethro Tull. Aber auch der letztendlich zum Scheitern verurteilte Versuch, einen Anzug zu kaufen, kann eine schöne Geschichte abgeben. Hier sind die Coasters mit ihrem Dialog zwischen Verkäufer und Kunden. I was shopping for a suit the other day and walked into the department store. Stepped on the elevator and told the girl, dry goods flow. When I got off, a salesman come up to me. He said, now what can I do for you? I said, well, go in there and show me all the sport clothes, like you supposed to. He said, well, sure, come on in, buddy, and dig these fabrics we got laid out on the shelf. He said, pick yourself out one, try it on, stand in the mirror and dig yourself. Suit's pure hair and bone. Yeah, that's a suit I'd like to own. Ooh, buddy, that suit is you. Ooh, yeah, I believe it too. I see for the businessman, you featuring the natural shoulders that retail, wholesale, and deal. It's got the custom cuffs and the walking short, he said. And I'm gonna let you have it a steal. And for the playboy, you have the latest in tweed with the cutaway flap over twice. It's a box back two button western model, he said. Nah, ain't that nice? Ooh, them buttons are solid gold. Ooh, you made a deal, so. That collar's pure camel hair. Well, you can just sit that right there on that chair. Now you go back there and get that piece and let me sign on the dotted line. And I'll make sure I get all my payments in right on time. Now wait a minute, buddy, let me go back and do a little checking on you. Then the man, he come back, he say, I'm sorry, my man, but your credit didn't go through. Why, what you mean? Ooh, ain't this a shame? Ooh. that's a suit you'll never own. Lord have mercy. I got a good job sweeping up every day. Walking down the street singing do I diddy diddy skip diddy diddy skip dum diddy do, when she came over towards me and started whispering something in my ear. I liked what I heard until I realized she was chewing my ear off in a most erotic, neurotic, tropical kind of way. No, don't do that. It was at this point in time I noticed her rat tail boots and her Hudson River green eyes. Her teeth reminded me of Second Street, multi-crack vial colored, and I was digging everything. I remembered my Van Gogh appearance and decided she was hungry. So we went to my favorite little bistro, cozy little place on the corner of Bowery and Houston, where Marco the magician made hobo potatoes to go. Shit, no, you can't. No, I'm gonna tell you one more time. Get up, get out of the house. You can't. God, you must die. Then this guy jumped over the moon from his 13th floor walk-up and flashed over to us with a mean look about him. He seemed semi-conscious, but he was packing a fully automatic flame-throwing Uzi submachine nuclear tip stinger surface air slingshot aimed right at me. No! Oh no! Do anything with that! I'll do anything you say! No, please stop! Oh, oh no! Stop it! I can't do it. I closed my eyes and said, whoa, am I dreaming? Don't go yet, baby. It's only 2:45. Das waren zunächst die Coasters anno 1960 mit Shopping for Clothes und danach ein verwandter Rhythmus 1989 mit der Darstellung von Erlebnissen mit einer seltsamen Dame in New York. Vorgetragen wurde das Ganze von dem Gitarristen und Sänger John King und dem Schlagzeuger und Sänger David Moss, der ja ein Spezialist für alle möglichen und unmöglichen Stimmklänge ist. Ich konnte es kaum glauben, als sie mir tief in die Augen sah und sagte, geh noch nicht, Baby, es ist ja erst 3:15. So endet John Kings Story. Ganz zu spät ist es zwar noch nicht, aber es ist vielleicht schon einmal Zeit, auch für ein paar deutsche Stimmungsbilder in deutscher Sprache. Dass Politikerreden oder Nachrichtenmeldungen in Musikstücken untergebracht werden, ist in den Tagen von politischem Hip-Hop und Sampling-Technologie nichts Außergewöhnliches mehr. 1972 ging man noch mit Tonband- und Schneidevorrichtung zu Werke. Und die damals recht populäre Platte Politparade dürfte wirklich so etwas wie eine Pioniertat in Sachen Politrap gewesen sein. Inhaltlich lag Helmut Schmidt, damals noch nicht Bundeskanzler, allerdings aus heutiger Sicht ziemlich falsch. Die NPD ist wieder weg, die NPD ist wieder weg und die DKP spielt auch keine große Geige und hat keine großen Aussichten. Die NPD ist wieder weg, die NPD ist wieder weg und die DKP spielt auch keine große Geige. Die NPD ist wieder weg, die NPD ist wieder weg. Und die NPD ist wieder weg, keine große Geige. Und die DKP spielt auch keine große Geige. Die NPD ist wieder weg. Die NPD ist wieder weg. Und die NPD ist wieder weg, keine große Geige. Die NPD ist wieder weg, keine große Geige und hat keine großen Aussichten. Die NPD ist wieder weg. Die NPD ist wieder weg und die DKP spielt auch keine große Geige. Die NPD ist wieder weg, die NPD ist wieder weg und die DKP ist wieder weg, keine große Geige. Und die DKP spielt auch keine große Geige. Die NPD ist wieder weg. Die NPD ist wieder weg, die NPD ist wieder weg. Und die DKP spielt auch keine große Geige und hat keine großen Aussichten. Alles dies wird nicht wiederkommen. Bedingte Einführung der Todesstrafe und Abschaffung der Zwangsernährung von Politgangstern und bis hin zum Vorschlag der rechtsextremen DSU, in regelmäßigen Abständen inhaftierte Terroristen als Geiseln zu erschießen. Forderung nach Härte gegenüber den Gewalttätern nicht befolgt. Die Zeitung schreibt, alle sind sich dessen bewusst, dass Hartbleiben und ein Handstreich auf die Maschine auf dem Flugplatz von Dubai möglicherweise den Tod gefährdet, wenn sie die Stimme des Volkes Thank you. Passagiere steigen auf. 5:08 Uhr beginnt das Feuer. Es gilt, unserer Polizei zu helfen. Meinungsbilder aus Deutschland. Nach Volker Kühns Verarbeitung von Aussagen Helmut Schmidts im Bundestag ein Rückblick auf die Entführung eines Flugzeugs nach Mogadischu 1977. Kombiniert wurden die Nachrichtenausschnitte unter anderem mit einem Sample aus der abgespaceden Stelle von Led Zeppelins How Lotta Love. Urheber dieser Collage ist FM Einheit von den einstürzenden Neubauten und dieser Titel Mogadischu findet sich auf seiner Soloplatte Stein aus dem Jahr 1990. Fast schon visionär wirkt heute Max Golds Text Hubschrauber-Einsatz. Die unerträgliche Diskussion um sogenannte Scheinasylanten, Asylbetrüger und das parteipolitisch eingesetzte Schüren irrationaler Ängste ist nämlich nicht erst seit ein paar Jahren Teil der politischen Unkultur in der BRD. Max Gold sah sich schon 1982 dazu veranlasst, das Schlagwort der Scheinasylanten und die damit verbundene Mentalität satirisch aufzuspießen. Der Titel Hubschrauber-Einsatz findet sich auf der ersten Platte von Foyer des Arts, dem gemeinsamen Projekt von Max Gold und Gerd Pasemann. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem und gehen wir auf eine etwas längere Reise in andere Regionen. شرطة عينه بتجنن طلبت ودي قال لي حنن اللي شرطة عينه بتجنن طلبت نظرة قال لي حنن يجنن يحنن يجنن يحنن يجنن يجنن يجنن بتجنن اللي شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن اللي شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن تجنن تحنن تجنن تحنن تجنن تجنن تجنن بتجنن هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو أولى الطعمين علشان طعمين يتقلوا كده هو هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو أولى الطعمين علشان طعمين يتقلوا كده هو كده هو كده هو كده هو وكده كده كده كده كده كده كده الله يسامحك يا اللي بالي على مهلك حبني على مهلك انا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك انا زيك روحي بتندهلك انا راسي اهوى من الناس لكن بص عيني بتندهلك على مهلك سوق على مهلك ستوب ستوب ستوب ستوب فرام حبني على مهلك انا زيك عيني بتندهلك على مهلك حبني على مهلك انا زيك روحي بتندهلك انا راسي اهوى من ناسي لكن بص عيني بتندهلك على مهلك استوب استوب استوب استوب فرام على مين يا ابني بتلعب على مين هتعمل مشاكل على مين يا حبيبي هتلعب ومع مين هتعمل مشاكل طب ما احنا برضو بنلعب على العقلة وعلى الشناكل لا لا ما فيناش من الغيرة اصل الغيرة في الحب خطيرة ولا لا لا ما فيناش من الغيرة دي اصل الغيرة في الحب خطيرة انساها يا روح انساها واشطبها بالتبشير نو نو ما في نشم الغيرة الغيرة في الحب خطيرة نو نو ما في نشم الغيرة أصل الغيرة على الحب خطيرة انساها يا روح انساها واشطبها بالتبشيرة أبصله يسبل في عينيه أكلمه يبربش بعينيه أبصله يسبل في عينيه أكلمه يبربش بعينيه الصبح بدلة والعصر بدلة ما تقولي ناويلي على إيه أبصله يسبل في عينيه أكلمه يبربش بعينيه أبصله يسبل في عينيه أكلمه يبربش بعينيه الصبح بدلة والعصر بدلة إلا قولي ناويلي على لما تغدر ما هو انت قاسي مش غريبة ومش غريبة لو تفكر يمكن ناسي مش غريبة ومش غريبة لو تفكر يمكن ناسي مش غريبة إنما أنا أصبر وانت تغدر لا يا روح ماما Kanlılar en hızlı zamanlarında Kızılay'da en hızlı anılarını Kızılay kaldırımlarına çakarken boy boy boydan boya delikanlılar en hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp bu mendili icat edene ne yağlıca ya Ya ah gıdı gıdı meh meh Ankara usulüdür. Ankara'dan çıkar. Yeni olsa ne, eski olsa ne çıkar? Delikanlılar, ben, biz, onlar. Aa, bak daha ne var? En hızlı zamanında Ankara'nın sevdik birbirimizi. Sen ve ben. Belki çok erken ama çok yakın bulduk birbirimizi. Bir kız ve bir erkek. Çığ gibi yağdık Ankara'nın üzerine. Ebu mendili icat edene. Ne, ne yağlıca ya ya. Ya, ya, ah gıdı gıdı meh meh. Všechny klesnou ke dnu, házím z břehu kámen a další jeden za druhým, všechny klesnou ke dnu, házím z břehu kámen a další jeden za druhým, všechny klesnou ke dnu. Či je to již tak, že dno se zvedá, zatím je ticho, jen v uších začne znít. Take it. Das war zuletzt die indische Sängerin Sheila Chandra, die seit Mitte der 80er Jahre in England Platten in Zusammenarbeit mit Steve Coe und Martin Smith herausbringt. Zu den Elementen traditioneller indischer Musik bei ihren Ethno-Pop-Songs gehören immer wieder auch die Silben, die den Tabla oder sonstigen Perkussionsrhythmen zugeordnet sind. Sie können parallel zu den Schlagfolgen gesprochen werden, weggelassen werden oder auch unbegleitet vorgetragen werden, wie von Trilogurto und anderen Tabla-Virtuosen. Außerdem dürften die Sprechsilben auch das Erlernen und Behalten der verschiedenen Rhythmusmuster indischer Musik erleichtern. Diese Reise in andere Musikkulturen begann mit einem Hochzeitsrap aus Ägypten, anscheinend mit zu deutlichen sexuellen Anspielungen für die Behörden dort. Sie verboten das Lied nämlich. Der Sprechgesang kam von Sami Hali und der Tänzerin Saha Hamdi. Danach dann Erkin Koray aus der Türkei mit Ankara Rüzgare, die Winde von Ankara, ein Stück, in dem es um Erinnerungen an die Jugendzeit auf den Bürgersteigen des Stadtteils Kizile geht. Erkin Koray gehört zur ersten Generation türkischer Popmusiker, die Elemente der eigenen Musiktradition mit westlichen Popklängen verbanden. Und vor den indischen Sprechrhythmen Sheila Chandras war noch die tschechische Sängerin, Geigerin und Gitarristin Iva Bitova zu hören. Eine Miniatur mit Sprechgesang und Schlagzeugklängen aus dem Jahr 1987. Fumsbutasava upergifquie und so weiter und so fort. Der Klassiker dadaistischer Lautgedichte, Kurt Schwitters Ursonate, klingt schon gesprochen fast wie Musik. Es gibt aber auch das Programm März Jazz, Schwitters und Jazz, von dem Posaunisten Jörg Huke, dem Keyboarder Hannes Zerbe und dem Schauspieler und Rezitator Hans-Joachim Frank aus Ost-Berlin. Perkis, qui e. Dedessen, rrr, li e. Still, stu, till. Jika. Ritzikat, baby, hinsker mu. Ziu en ziu, ritzker mu. Rakada, baby. Ich habe ein Sessel, den Jandl groß hinten drauf. Wenn ich mal nicht wissen, sein ich's oder sein ich's nicht, ich mich nur hinsetzen müssen, warten, bis von hinten wer kommen und mir's flüstern. Thank you. versessen, ey, lass das sein, Kinder. Ihr seid wohl ganz versessen, ey, lass das sein, Kinder. Ihr seid wohl ganz versessen, ey, lass das sein, Kinder. Ihr seid wohl ganz versessen, ey, lass das sein, Kinder. Ihr seid wohl ganz versessen, ey, lass das sein, Kinder. Ihr seid wohl ganz versessen, ey, lass das sein, Kinder. Ihr seid wohl ganz versessen, ey, lass das sein, Kinder. Ihr seid wohl ganz versessen, oh. Absurde Momente und Joachim Witz rhythmisch verschachtelte Kinderverse aus dem Jahr 1982. Nach der freien Jazzversion von Teilen von Kurt Schwitters Ursonate gab es einen weiteren Meister konkreter Poesie und seltsamer Gedichte. Ernst Jandl zusammen mit dem Dresdner Stadttheater Fassungslos. Nach Joachim Witt dann die Kölner Formation Die Weißen Männer mit der überdrehten Klage Du Schuld und zuletzt Bratlan aus Graz mit Du sollst nicht klagen. Als eines der Hip-Hop-Vorläuferstücke wird immer wieder Bo Diddleys flapsiger Dialog mit seinem Maracas-Spieler Sayman genannt. Aber auch schon im akustischen Blues gibt es solche gesprochenen Unterhaltungen. Und Talking-Blues-Monologe gibt es natürlich auch nicht erst seit Bob Dylan. Das ist Bay. Midwest Special Streamline leaving out of Memphis, Tennessee, going into New Orleans. They're running so fast, the hobos don't fool with this train. They stand on the track with the hat in their hand. I had a friend girl that morning was catching that train. She got up singing this song. Hey, Dad, I'm sorry to leave my home. Long, long, long, long. At 8:30 local blowing that morning, she hadn't read the train in a good while. She thought it'd have that special streamline. She heard that 8:30 local when she was coming to the line, they cleared up for that streamline blowing like this. She said, Dad, is that my train? I said, I ain't keeping up with the train time. I'm trying to make a few dimes. She dropped her head and went to singing and crying. Hey, it's all right how you turn me down. After she called for a ticket, she heard this special streamline drawing 36 miles from Memphis, Tennessee. Make it lonesome now, cause I'm a hobo myself sometimes. Man asked her what out of train. She told him she didn't know it. She could hear the bell, she could tell him all about it. After she dropped over that hill and dropped off in the valley, she heard the bell begin to tone like this. Make it sound like a church bell tone. Before she got to that 10-mile tunnel, she blowed and throwed on air brakes. Air brakes. When she got to that 10-mile tunnel, she was getting cross. She was tipping across the automatic switch, getting the water and coal on the fly. You could hear when she's striking that double line like this. Run across the last one, she squalled in. This girl looked out and seen that train, she come as a singing and crying. Hey, Dad, I don't wanna leave. I believe I lose my mind. When that train got a little closer, got to New Orleans, she went around and curled, you would hear when she was blowing like this. Was standing at the station down there to see that train come in. She was here when she squalled. Boy, everywhere but you. Now the Moondog and Papa Stopper gave a party down in New Orleans. And man, that was some shindig, the best I've ever seen. Now they got their friends from far near to hire a hot jazz band. But the only song that the band could play was Miss Nelly, Let Me Be Your Man. Miss Nelly, Miss Nelly, Miss Nelly, Let Me Be Your Man. Now they played that tune about 10 times and Gene Noble started to cry. If I had to spin that tune in Nashville, I think old Coolheart would die. Now Joe Ray and Jack Sorrell both seem to agree. Although the song was mighty good, it just ain't the tune for me. Now Spider Burks and Ernie Wace, they took a liking to the band. Them cats are hot and can really blow, why they should be in demand. Now Peter Potter thought the band got hotter each time they played that song. And Mr. Blues told Jack the Cat he was glad he came along. Now Jackie Jack told Zena Sears he wasn't a bit impressed. And Sam Evans told Maxie Wax that he thought the band should rest. But Dewey Phillips was getting his kicks watching the drummer play. And Larry Dean was kind of disgusted. He didn't have nothing to say. Now Al Benson started to sing, and Okie Dokie joined in. And Al the Fatty bust out laughing when the G came chirping in. Then Mary D got to bobbing with Robin, and Bristol directed the band. And everybody started singing, Miss Nelly, Let Me Be Your Man. Miss Nelly, Miss Nelly. Now Symphony Sid had his tape machine, recorded the whole affair. And all those cats were spinning that jam, spinning it on the air. From New York to Frisco, Chicago and all over the land, the hottest tune on any show is Miss Nelly, Let Me Be Your Man. Miss Nelly, Miss Nelly, Miss Nelly, Let Me Be Your Man. Nelly, Miss Nelly, Miss Nelly, Let Me Hold Your Hand. I buy you sodas and honey cakes and everything is grand. Miss Nelly, Miss Nelly, Miss Nelly, Let Me Be Your Man. Nelly, Nelly, sweet loving. Das war zunächst der Slide-Gitarrist Booker White mit Washbed Sam und Special Streamline, eine Aufnahme von 1940. Und danach ein Saxophonist namens Sax Carey, der über Swingin' Jazz die Geschichte von einer Disc-Jockey-Jamboree in New Orleans erzählte. Die Verbindung von Rap und Jazz ist also auch gar nicht mehr so neu. Und mit Jazz und Sprechgesang geht die erste Soundcheck-Stunde auch zu Ende. Slim Gaia anno 1951 mit Yip Rock Heresy. Yip Rock Heresy. Kibis any a kibbe bat and laham is your mac vout. Yip Rock Heresy. Laham is way, laham is vout, laham is runimo. Yip Rock Harise, keep it sinny and keep me back and la hamis your own vouti, yapra. Harise, oh, vootimo. Keep it sinny, keep it sin vouti, keep it sin vooti. Oh, chicka chicka chicka drunk guy, la homag foonimo. Masare, ba, urune, yapra. Harise, keep it sinny and keep me back and la hamis your mag vouti, yapra. Harise, Allah misvuti, Allah misrini, Allah misvuti, Allah minu unimu.